Die Nazis bündelten also den biologisch anderen, der weniger wert war als man selbst und der dementsprechend weniger Besitz und Gerechtigkeit verdiente, und den religiös anderen, der an den falschen Gott glaubte und die falschen Regeln befolgte, zu einem totalen Antagonisten, der die maximale, grenzenlose, endgültige Verkörperung aller Antagonismen war. Der jüdische Krieg, wie die Nazis ihn auch nannten, war ihnen nur aufgezwungen, man schoss von Anfang an nur zurück, eine Selbstviktimisierung, die uns noch oft in rechtsextremen Narrativen begegnen wird. Mehr noch, man musste schießen, um nicht selbst vernichtet zu werden. Wer Gnade zeigte, machte sich mitschuldig, nur wer tötete, war im Recht. So wurde ein ideologisches Perpetuum mobile in Gang gesetzt, eine sich immer schneller drehende Abwärtsspirale an Menschenfeindlichkeit, die auf narrativer Ebene endlosen Stoff für Hitlers Auslöschungspläne bereitstellte. Mit der Dialektik des totalen Protagonismus als Reaktion auf totalen Antagonismus hatten die Nazis so etwas wie die erste narrative Massenvernichtungswaffe erfunden. Möge die Wehrmacht mit dir sein. Sparta, Star Wars und Disney World. Der Mythos von den Spartanern ist beileibe keine Ausnahme. Faschismus wurde seit jeher auf eine Weise ästhetisiert, dass er uns nicht auffällt. Ein legendäres, mythologisch aufgeladenes Produkt der Popkulturindustrie veranschaulicht geradezu prototypisch, wie eine Ästhetik des Faschismus selbstverständlicher Teil unserer Alltagscodes und unseres Referenzkosmos werden konnte. Das Star Wars Franchise. Eine ins Weltall verlagerte Verquickung von Western, Samurai-Filmen, Flash Gordon, Rittersagen und dem Dritten Reich. Regisseur George Lucas ließ sich inhaltlich wie optisch vom Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg inspirieren. Fußnote: Vergleiche das von den Historikerinnen Nancy R. Reagan und Janice Liddell herausgegebene und von George Lucas genehmigte Werk Star Wars and History von 2013, in welchem die historischen Bezüge zum Dritten Reich nachgezeichnet und zum Beispiel unter anderem die Parallelen zwischen dem politischen Aufstieg von Kanzler Palpatine und Adolf Hitler herausgearbeitet werden. Auch der Begriff Stormtrooper wurde wortwörtlich von Hitlers paramilitärischer Organisation, von der Sturmabteilung, übernommen, ebenso die typische Form ihrer Helme. Vergleiche auch den Blog From World War to Star Wars auf der offiziellen Star Wars-Seite des Historikers Cole Horton. Ende der Fußnote. Einige Kameraeinstellungen erinnern stark an Nazi-Propaganda, genauer gesagt an Leni Riefenstahls Triumph des Willens von 1935. Fußnote: Die Schlussszene in Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung von 1977, in welcher Luke Skywalker und Han Solo feierlich Medaillen von Prinzessin Leia für ihre Heldentaten umgehängt bekommen, sind ein offensichtliches Zitat der von Leni Riefenstahl dokumentierten Nazi-Kundgebungen in Nürnberg in ihrem Propagandafilm Triumph des Willens von 1935.